Echte Rapper wehren sich, zu allem Ja zu sagen. Echte Rapper passen sich nicht an. Echte Rapper machen Stress und haben Spaß daran. Echte Rapper bringen kein Popsong-Gelaber. Echte Rapper rebellieren und scheiß auf Ja-Sager. Echte Rapper zeigen Probleme auf. Echte Rapper schauen nicht auf, sondern spucken drauf. Echte Rapper sind revolutionär. Echte Rapper machen Aufstand, der Rest ist sekundär. Echte Rapper scheißen auf das System. Da wo keine Kamera ist, ist doch kein Problem. Es wurde viel geredet, aber nichts ausgesagt. Lange Rede, keinen Sinn, so ist es jeden Tag. Ich nutze meine Zeit, um Probleme anzusprechen. Und wenn es sein muss, damit Tabus zu brechen. Damit bin ich für euch die perfekte Zielscheibe. Nur weil ich viel rhyme, viel rappe und viel schreibe. Aber ich überlebe euch, ihr werdet schon sehen. Echte Rapper bleiben trotz eurer Hetzereien stehen. Ständig gibt es Stress, ständig baut man Scheiße. Rapper sterben früher, liegt wohl an der Lebensweise. Sich ständig überall gegen jeden aufzulehnen. Steh zu deinen Worten und rap hier um dein Leben. Ständig gibt es Stress, ständig baut man Scheiße. Rapper sterben früher, liegt wohl an der Lebensweise. Sich ständig überall gegen jeden aufzulehnen. Steh zu deinen Worten und rap hier um dein Leben. Wegen meinen Baggy Pants treffe ich auf Vorurteile leider. Und nur weil ich rappe, hast du mich jeden Tag 10 Neider. Ich brauch dir nicht erzählen, warum ein Rapper früher stirbt. Du bist der Erste, der auf mich zielt und den Abzug drückt. Das ist immer nur das Gleiche wie früher. Meinst du vielleicht, ich schreib umsonst solche Lieder? Es ist nichts bunt, es ist alles grau. Und wenn ich aufstehe, weiß ich genau, ich schau auf ne Welt, die nichts für mich übrig hat. Ich bin Hopper, bin MC, komm, mach mich Schachmatt. Für dich gehör ich in den Justizvollzug, kämpf ruhig gegen mich an. Und zwar Mike bis aufs Blut. Ständig gibt es Stress, ständig baut man Scheiße. Rapper sterben früher, liegt wohl an der Lebensweise. Sich ständig überall gegen jeden aufzulehnen. Steh zu deinen Worten und rap hier um dein Leben. Ständig gibt es Stress, ständig baut man Scheiße. Rapper sterben früher, liegt wohl an der Lebensweise. Sich ständig überall gegen jeden aufzulehnen. Steh zu deinen Worten und rap hier um dein Leben. Take my advice. You better get the hell out of here before I lose my temper or else you're gonna die here. Freestyle Battle ist wie Taekwondo. Bist du nicht gut genug, gehst du in unter 5 Sekunden K.O. Rap ist wie Kampfsport, die verbale Antwort. Warum Rapper früher sterben, nichts aus ihrem Leben machen und auch vor ihrer selbst werden. Das Business ist katastrophal, das Schicksal ist vorprogrammiert. Im Wochenendjournal steht groß illustriert. Skandal! Rapper eliminiert. Rapper eliminiert. Because I'm number one, competition is none. Echte Rapper haben gelernt zuzuschlagen. Echte Rapper wehren sich, zu allem Ja zu sagen. Echte Rapper passen sich nicht an. Echte Rapper machen Stress und haben Spaß daran. Echte Rapper bringen kein Popsong-Gelaber. Echte Rapper rebellieren und scheißen auf Ja-Sager. Echte Rapper zeigen Probleme auf. Echte Rapper schauen nicht auf, sondern spucken drauf. Echte Rapper sind revolutionär. Echte Rapper machen Aufstand, der Rest ist sekundär. Echte Rapper wollen Veränderung, doch jeder weiß, die Besten sterben jung. Rest in peace an die verstorbenen MCs. Jam Master J-E-Z-E, Tupac, Left Eye, Notorious B.I.G., Big Pun, Big L und ODB.